schließlich kam ich zu der Überzeugung, dass sie sich in der Tat vor mir schämten, solch einen Haufen Geld vorzugeben. Und außerdem meinte ich, dass sie ihr vielleicht eine Überraschung bereiten und sie in Staunen versetzen wollten, wenn sie in ihrer Tasche plötzlich ganze 100 Rubel fände. Denn manche Wohltäter lieben es sehr, ihre Wohltaten so zu verbergen, das weiß ich. Ich dachte auch, dass sie sie auf die Probe stellen wollten, das heißt, ob sie, wenn sie es gefunden hatte, kommen werde, um sich zu bedanken. Ich hatte auch den Gedanken, dass sie jeden Dank vermeiden möchten, damit, wie man so sagt, damit die rechte Hand nicht wisse, was, kurz so nach dem Sprichwort. Nun ja, mir kamen so viele Gedanken in den Sinn, dass ich beschloss, mir alles nachher genauer zu überlegen. Ich hielt es auch für vielleicht nicht taktvoll, ihnen zu zeigen, dass ich ihr Geheimnis kenne. Mir kam aber der Gedanke, dass Sofia Semjonowna möglicherweise das Geld verlieren könnte, ehe sie es selbst bemerkt hat. Darum beschloss ich, hierher zu kommen, sie herauszurufen und ihr mitzuteilen, dass man ihr einen 100-Rubel-Schein in ihre Tasche gesteckt hat. Auf dem Weg hierher ging ich zuerst in das Zimmer der Damen Kobeljantnikow, um ihnen die allgemeinen Ergebnisse der positiven Methode zu überbringen und ihnen besonders den Artikel von Piderit, übrigens auch den von Wagner, zu empfehlen. Danach kam ich dann hierher. Hier aber war diese ganze Geschichte schon ins Rollen gekommen. Nun sagen Sie doch, wie könnte ich auf alle diese Gedanken und Erwägungen kommen, wenn ich nicht tatsächlich gesehen hätte, dass Sie ihr die 100 Rubel in die Tasche steckten? Als Andrei Semjonowitsch seine wortreiche Rede mit einem so logischen Folgeschluss beendet hatte, war er furchtbar erschöpft und von seinem Gesicht rann der Schweiß. Er konnte sich leider nicht einmal Russisch ordentlich und mühelos ausdrücken und von anderen Sprachen konnte er keine einzige, so dass er nach seiner Heldentat mit einem Mal völlig entkräftet, ja wie abgemagert wirkte. Trotzdem hatte seine Rede einen außerordentlichen Eindruck gemacht. Er hatte mit einer solchen Heftigkeit und einer solchen Überzeugung gesprochen, dass ihm alle offensichtlich glaubten. Pjotr Petrowitsch fühlte, dass seine Sache schlecht stand. »Was kann ich dafür, dass Ihnen allerhand dumme Fragen in den Kopf gekommen sind?« rief er aus. »Das ist kein Beweis. Sie können ja alles das geträumt haben, weiter nichts. Ich aber sage Ihnen, dass Sie lügen, mein Herr. Sie lügen und verleumden mich aus irgendeiner Wut auf mich. Sie nehmen es mir wahrscheinlich übel, dass ich nicht bereit war, auf Ihre freigeistigen und gottlosen sozialen Ideen einzugehen. Das ist es.« Aber diese Ausrede nützte Pjotr Petrowitsch nichts. Im Gegenteil. Von allen Seiten vernahm man missbilligendes Gemurmel. »Ah, damit kommst du«, rief Lebesjetnikow. »Du lügst! Lass die Polizei holen! Ich werde unter Eid aussagen! Nur eines kann ich nicht begreifen. Wozu hat er ein so infames Spiel überhaupt riskiert? Dieser gemeine, niederträchtige Mensch!«